als letzter Begünstigter der Familie Benko Privatstiftung, am Ende einer langen Reihe. Für René Benko nimmt seine Mutter eine Schlüsselposition ein. Die Kronenzeitung aus Österreich bezeichnet sie deshalb auch als Strohmama. Über sie fließen immer wieder Millionen an Benko, wie geleakte Dokumente zeigen. Demnach schenkt Mutter Benko ihrem Sohn schon im Jahr 2015 15 Millionen Euro. Geld, das sie damals als Begünstigte aus der Laura-Stiftung erhielt und dann an ihren Sohn weiter überwies. Die Krone schreibt im April 2024, dass sich Benko mit Hilfe seiner Berater und seiner Mutter einen diskreten Geldkreislauf eingerichtet haben dürfte. Als Benko im Frühjahr 2024 Insolvenz als Privatunternehmer anmeldet, bemerkt der Insolvenzverwalter in seinem Bericht, Benko könne seinen Lebensunterhalt nur durch die Unterstützung seiner Familie, insbesondere seiner Mutter, bestreiten. Bankkonten weisen nur ein Plus in relativ geringer Höhe auf. Wie viel Geld René Benko tatsächlich noch besitzt, liegt im Dunkeln. Dass der einstige Milliardär, den Forbes für das Jahr 2022 mit 5,4 Milliarden US-Dollar noch als drittreichsten Österreicher führte, nun von 3.700 Euro monatlich lebt, wie er selbst zu Protokoll gibt, bezweifeln Gläubiger und Ex-Geschäftspartner. Vormals hatte er als Angestellter der Signa Holding monatlich 60.480 Euro bezogen. Prämien und Honorare aus Beraterverträgen mit Signa-Firmen kamen on top. So erhielt Benko 4 Jahre vor der Pleite 29 Millionen Euro Jahressalär. Dazu kamen hunderte Millionen Euro, die er mit dem Verkauf von Signa-Anteilen an Gesellschafter erlöste. Hinter dem Geld, das in die Privatsphäre floss, recherchieren nun die Gläubiger mit Hilfe von Detektiven her. Die Investoren der Signa Holding wollen es genauer wissen, in der Hoffnung, noch etwas von ihrem verlorenen Geld zu retten. Ihre Aufmerksamkeit erregte etwa ein Deal der Ingbe-Stiftung. Noch im August 2023, nur wenige Wochen vor den ersten Insolvenzen, verkaufte die Stiftung Aktien an der Immobiliengesellschaft Prime in Höhe von 46 Millionen Euro. Bezahlt wird mit 6 schmucken Villen im Luxusressort Eden am Gardasee. Wertvolle Immobilien, die in die Privatsphäre wechseln. Während die Anteile an der Prime inzwischen voraussichtlich wertlos sind, behalten die Häuser ihren Wert. Ebenso am Gardasee liegt die Villa Ansaldi. Benkos Prachtbau mit Erkern und Türmen, der sich hinter meterhohen Hecken und dunklen Toren versteckt. Das Haus liegt mitten im kleinen, noblen Örtchen Sirmione, mit Pool, Kinderspielplatz, privatem Seezugang und Hubschrauberlandeplatz. Die Villa, die über 2 massive Briefkästen verfügt, einer für Benko Privat, einer für die Signa Holding, wird über verschiedene Zwischengesellschaften von der Arual Stiftung gehalten. Mieterin ist die Signa Holding. In einem Jahr bringt die Dachgesellschaft Unterlagen zufolge 240.000 Euro für die Italien-Residenz auf. Die Miete ist indexiert, steigt also jährlich an. Ein Leben im Luxus auf Firmenkosten, das die Gesellschafter im Nachgang nun erst richtig ärgert. Benkos Insignien der Macht, wie seine 62-Meter-Yacht Roma, mit Wasserrutsche und Beachclub, seine Kunstsammlung mit zig Kunstwerken, von Pablo Picasso über Jean-Michel Basquiat oder Andy Warhol, sein Privatjet, sie alle gehören der Laura-Stiftung und sind mittlerweile weitgehend verkauft. Die Yacht etwa schenkte sich der südafrikanische Geschäftsmann Paul van Zuidam, Eigner der Firma Le Creuset, die weithin bekannte Guss als seine Bräter und Töpfe herstellt. Darüber hinaus liegt in der Laura-Stiftung ein beträchtliches Immobilienvermögen. So wechselte erst kurz vor der Anmeldung der Insolvenz das Chalet N, Benkos Luxusferienhaus in Lech am Arlberg, von der Holding in die Stiftung. Ob das rechtens war, hängt wesentlich vom gezahlten Kaufpreis ab, der im Frühjahr 2024 noch nicht öffentlich ist. Auch ein weiterer Verkauf eines architektonischen Schmuckstücks, das, von seinen Eckdaten her, ins Portfolio der Signa Prime gepasst hätte, wird sicher noch weitere Untersuchungen nach sich ziehen. Direkt am Berliner Gendarmenmarkt, einer der teuersten Adressen der Republik, steht das Schokoladenhaus, ein imposanter Altbau mit reich verzierter Fassade. 2019 wechselte es von einer Signa-Gesellschaft in den Besitz der Laura-Stiftung. Hinzu kommen Hunderte von Immobilien in Berlin, Dresden, Leipzig oder Chemnitz. Gläubiger sprechen von Benkos Schattenreich. In diesem noch weitestgehend unausgeleuchteten Firmengeflecht der Signa werden sämtliche Rechte, soweit nicht anders geregelt, von Benkos Mutter alleine ausgeübt.